Ja, hallo und herzlich willkommen zum 56. Connectcast in diesem Jahr und damit zeitgleich auch der letzte Podcast in diesem Jahr. Nachdem wir ja schon zig Podcasts dieses Jahr rausgebracht haben, heute der letzte und was bietet sich als letzter Podcast in einem Jahr an? Richtig, ein Jahresrückblick und damit wollen wir auch auf das Jahr 2012 zurückblicken, das jetzt ja schon fast vorbei ist, noch nicht ganz, aber fast. Und da ich das heute nicht alleine machen möchte, habe ich mir auch ein paar Gäste eingeladen. Da ist zum einen dabei Marcel. Ja, hallöchen. Dann Clemens. Seid gegrüßt. Dann ist mit dabei Olli. Guten Tag. Und wie immer auch mit dabei unser Stargast, das ist natürlich Kevin. Hallo. Hallöchen. Ja, okay. Und da würde ich sagen, fangen wir gleich mal an mit dem, ja, ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit dem Connectcast persönlich an. Also wir haben ja in diesem Jahr, wo ich es gerade eben schon gesagt hatte, wieder zig Podcasts rausgebracht. Die Themen-Podcasts 41 bis 55, jetzt beziehungsweise bis jetzt 56, ist der 56. Cast hier. Und ja, dann haben wir noch dazu 10 News-Podcasts rausgebracht. Im Januar und im, ich meine, Juli gab es keinen News-Podcast, da wir da eine Pause hatten. Aber insgesamt 10 News-Podcasts. Insgesamt also mit diesem 23 Podcasts. Und ja, ich habe mir da mal die Mühe gemacht, wie schon beim Jubiläums-Podcast Nummer 50, der auch in diesem Jahr rauskam. Also wir haben wirklich eine breite Themenauswahl gehabt von allen Bänden, von der Frankfurter Buchmesse über Gosho Aoyama bis hin zu den Anime-Folgen auf Viva und jetzt gerade eben neulich noch den ganzen Schneefälle. Also alles war wirklich dabei. News-Podcast wie gewohnt. Dann den Kommentar zu Film 15. Und, ja, also ich war insgesamt bei allen Podcasts dabei, allen 23. Marcel war bei 18 dabei, Clemens bei 13, dann Kevin bei 10 und Olli bei 7. Und darüber hinaus haben wir auch ein neues Mitglied, Ischük, der in diesem Jahr dazugekommen ist zu unserem Podcast-Team. Und der war dreimal dabei. Zudem bedanke ich mich noch bei allen Altmoderatoren, die auch in einigen Podcasts dieses Jahr dabei waren. Das sind zum einen Christian, Manuel, Moni und Sarah. Und wir hatten auch etliche Gäste dieses Jahr, da möchte ich mich auch recht herzlich nochmal bedanken. Das sind zum einen Dustin, dann Julian, Lukas, Pascal, Benjamin, Oliver und ich hoffe, ich habe jetzt niemanden vergessen, aber wir hatten auf jeden Fall viele, viele Personen, die in diesem Jahr bei dem Podcast mitgewirkt haben und den Podcast gestaltet haben. Und ich habe jetzt, glaube ich, auch zu viel geredet, aber... du hast dich bei mir noch gar nicht bedankt. Ja, Kevin, der Stargast hier, ja. Ach, wo Clemens gerade schreibt, Hannah war natürlich auch dabei im... News-Podcast. Ach, genau, Hannah, ja. Lea war auch dabei. Stimmt, Lea war auch dabei, habe ich auch ganz vergessen. Das war ja im Lea auch. Also, seht ihr mal, so viele Leute sind dabei und die Frauenquote vergesse ich hier gerade mal wieder. Aber, okay. Ja, danke, dass ihr alle dabei wart und dass ihr jetzt heute auch mit hier dabei seid. Und danke, dass ich mit dabei bin. Ja, danke. Okay. Dankeschön. Ja, gut, dann fangen wir mal an mit dem regulären Jahresrückblick. Ich sag mal so, ich habe mir den Jahresrückblick vom letzten Jahr nochmal angehört, 2011. Da haben wir ja eine kurze Vorschau auf das Jahr 2012 gegeben und was dort so alles passieren sollte, was angekündigt war. Zum einen war ja angekündigt, dass RTL 2 die 13 Filme am Anfang des Jahres 2012 wiederholen wollte. Zudem waren Band 72 und 73 angekündigt. Der Film 15 war natürlich in den Sternen, aber er sollte auch wahrscheinlich im kommenden Jahr erscheinen. Wahrscheinlich im Mai, hatten wir gesagt. Dann haben wir auf brisante Enthüllungen beider Organisationen gehofft, also in Japan vor allem. Dann auf eine OVA, Magic File, einen Kinofilm und Kaito Kid Folgen, so wie immer. Ja, also alles war, wir hatten eine breite Palette, was wir uns gewünscht haben fürs kommende Jahr. Und dann wollen wir jetzt mal schauen, was sich denn da so bewahrheitet hat in diesem Jahr und was gar nicht so stimmte. Und da fangen wir natürlich wie immer auch in allen News-Podcasts an mit dem deutschen Anime 2012. Und da gab es ja etliche Nachrichten in diesem Jahr, das war also viel los. Zum einen hatte sich ja Viva Ende 2011 die Rechte an Detective Conan gesichert und ja, hat da jetzt alle 333 Folgen in diesem Jahr zu Ende gesendet und das auch teils uncut. Das fand ich wirklich sensationell, dass hier Viva alle Folgen gezeigt hat und jetzt auch nochmal wiederholt. Also das ist wirklich klasse, was Viva dort auf die Beine gestellt hat und da kann man als Fan wirklich sehr dankbar sein, würde ich sagen. Ja, das... Ja, was Viva vor allem zeigt, ist Konstanze, also einfach Konsequenz. Wir sagen, hey, wir haben diese 333 Folgen von dem anderen TV-Sender gekauft, wir machen das jetzt und wir schauen mal nach, was passiert, was kommt, welche Quoten wir erreichen, was wir mit der Serie, die ja an sich in der Folgenzahl schon uralt ist, in Deutschland überhaupt noch erwarten und erreichen können. Und bumm, los ging's. Ja, die erste Staffel lief ja geschnitten noch, trotzdem mit überragenden Quoten, und ab der zweiten dann ungeschnitten. Und der neue Anlauf hatte dann nun weniger Quoten, klar, eingebracht, aber er läuft ja immer noch gut. Ja, was man auch mal erwähnen könnte, ist der Hashtag, den Viva ja eingeführt hat zum Twittern. Viva Conan, der wird ja fleißig benutzt, auch von mir teilweise und auch von Kevin und vielen anderen Benutzern. Das finde ich immer, oder Twitterern, finde ich immer sehr genial, dort mit anderen die Meinung auszutauschen und dort auf dem aktuellen Stand zu sein. Und das ist wirklich klasse, also... Also es ist unfassbar. Wir haben sehr viele Follower auf dem Conan News Account, die einen Twitter-Account erstellt haben, nur aufgrund dieses einen Hashtags, den sie bei der Werbung gesehen haben. Es ist wirklich verrückt, was Viva geschaffen hat. Eine völlig neue... Ja, es sind Conan-Fans, die so nie auf uns aufmerksam geworden sind. Ja, und zudem waren wir auch noch beim Workshop in Berlin von Viva extra eingeladen, um das Anime-Programm zu besprechen und auszuarbeiten. Richtig. Und hier ein paar Ideen zu geben, um anzuhören, was sie so alles geplant haben. Und ja, also es ist wirklich klasse, was Viva auf die Beine stellt, auch mit der Anime-Plattform, die sie jetzt hier ins Leben gerufen haben, online, also noch aktualisiert in den letzten Tagen. Das finde ich wirklich super genial, also da kann man Viva wirklich keine Vorwürfe machen, auch wenn es keine neuen Folgen geben sollte, trotzdem bisher alles super gemacht von Viva, also deutlich besser als ein anderer Sender es jemals gemacht hat, also trotz Mike Pokito und was ich was da alles gab, aber... Und trotz 5,5,5,5 Daumen. Ja, genau. Vor allen Dingen ist ja Viva auch ein Sender, der auch auf die E-Mails oder sag ich mal von den Fans auch eingeht, wenn da sich Leute halt erkundigt haben wegen neuen Folgen und so, dann haben sie auch immer geantwortet. Also bei dem Viva Anime Workshop, das muss ich nochmal unbedingt erwähnen, da hatte auch die Julia, Philipp, erinnerst du dich noch an sie? Ja klar, an alle erinnere ich mich noch, also das war wirklich toll. An alle, ja. Schön. Sie hat erwähnt, wie perplex sie war, als sie lauter E-Mails bekommen hat wegen Sailor Moon auf Viva. Stimmt, unser April-Scherz am 1. April, der ja auf Kosten aller Sailor Moon-Fans ging. Wirklich genial. Oh ja, herrlich, herrlich. Ja, gut. Was wir sonst noch zu besprechen hätten, RTL 2, wie ich gerade eben angekündigt hatte, sollte ja die Filme Anfang des Jahres alle nochmal wiederholen, alle 13 Filme. Allerdings haben sie dort die Ausstrahlung schon nach dem 10. Film eigentlich abgebrochen, weil es zu schlechte Quoten gab. Und ja, das fand ich eigentlich sehr schade trotzdem, aber ja, bei RTL 2 ist ja nicht so schlimm wie bei Viva. Und sie haben jetzt auch über Weihnachten jetzt aktuell die Filme wieder ins Programm aufgenommen, also 10 bis 12 laufen dort ja nochmal wieder am Sonntag im Morgenprogramm. Und ja, ab August, meine ich, haben sie auch alle Conan-Folgen wieder ins Programm aufgenommen, also auch sonntags, und da läuft jetzt ja halt jeden Sonntagmorgen wieder eine, beziehungsweise mittlerweile sogar, glaube ich, schon zwei Conan-Folgen, wo man auch wieder einschalten kann, also... Geschnitten. Ja, klar, geschnitten, RTL 2 eben. Ja. Aber ohne schwarze Ränder, oder? Oha! Okay, man muss zugeben, RTL 2 kennt sich mit den Formaten besser aus als Viva, ja? Ja, das ist leider so, aber trotzdem auf jeden Fall toll, dass beide Sender das ausstrahlen und wir dadurch praktisch Detective Conan noch mehr im Fernsehen haben. Also ich bin über jede Ausstrahlungssekunde dankbar, die dort gegeben wird. Das ist wirklich immer, immer schön, egal wo es ist. Man muss sich vorstellen, Conan läuft ja abends bei Viva, morgens bei RTL 2 am Wochenende. Also in der Woche abends bei Viva, am Wochenende morgens bei RTL 2. Also man hat eine breite Palette, und früher lief es ja auch noch samstagabends bei Viva als Wiederholungen der Vorwoche. Ja. Das haben sie zwar eingestampft für, ich glaube, Family Guy oder American Dad oder Crash Canyon oder irgendein... Aber läuft das jetzt nicht auch nachts irgendwie um 1 oder so? Ja, das soll jetzt bald auch nachts laufen. Nicht mehr, oder? Oder wieder? Bitte, also in der Woche läuft es jetzt von Montag bis Donnerstag. Ab in ein paar Tagen läuft es dann auch. Dort laufen dann die Wiederholungen von den Wochenfolgen immer. Also ab 1 Uhr nachts für alle, die das gerne dann auch da sehen wollen. Weil das war mal eine Weile auch abgeschaltet. Ja, und es ist auf jeden Fall immer sehr schön, dass Viva sich so um uns Fans kümmert und hier versucht, die beste Qualität reinzubringen. Auch mit dem Abspann und so weiter, wo sie sich ja um die Fans gekümmert haben, dass das so ausgestaltet wird, wie sie es auch wollen. Also, das ist wirklich klasse. Wobei man aber sagen muss, dass es mit den Türen immer noch nicht klappt. Nee, das ist immer leider noch so. Aber das ist einfach ein totaler Quatsch. Das ist aber auch hier Jammern auf hohem Niveau, also das ist teilweise... Ja. Wobei wir uns aber auch erinnern, beim Workshop, das haben sie doch gesagt, das wird irgendwo in einem anderen Land da reingeschnippelt und die machen das da irgendwie dumm, weißt du es noch ich genau? Ich weiß es nicht mehr, das habe ich nicht mehr im Ohr, aber ja. Bei den Türen würde es sich doch eigentlich anbieten, weil Viva hat ja zwischen den Folgen auch Werbung. Dann könnten sie die Tür machen und dann ihre Werbung abspielen. Ah ja, das wollen wir auch, aber das haben sie nicht so ganz. Ne? Ja, leider. Egal. Es gibt ja noch die unbeantwortete Frage nach den neu synchronisierten Folgen, die ja seit 2011 im großen Interesse steht, seitdem sich Viva dafür interessiert, also für Detective Conan interessiert. Und die bleibt wohl bis zum Ende des Jahres voraussichtlich unbeantwortet. Ja. Also ich gehe jetzt gerade davon aus, dass die Frage noch länger ein weiteres halbes Jahr unbeantwortet bleiben wird. Das ist dann der Blick in die Glaskugel, die wir nachher noch machen wollen. Zunächst möchte ich aber nochmal auf den Film 15 eingehen, der ja auch dieses Jahr hier in Deutschland erschien, bei Kase wie üblich. Wir hatten ja gesagt, dass er eigentlich im Mai erscheinen sollte, könnte, was ja wie in den vorigen Jahren auch so war. Aber dieses Mal war das erst im September, da es einige Verzögerungen gab. Aber trotzdem toll, dass der Film erschienen ist. Er war wirklich grandios und ja, super Dank an Kase, dass der Film hier wieder mal in Deutschland rausgekommen ist. Alle Synchronsprecher abgerufen worden, die wir schon kennen und wirklich sehr klasse. Klasse Stimmen, klasse Bilder, wunderbar. Herrlich. Und dazu haben wir noch... Und diesmal, ja. Diesmal klingen Conqueror und Mercury nicht mehr so gelangweilt. Ja. Letztes Jahr. Mehr lebendig, genau. Ja, auf jeden Fall super klasse. Und ja, dann würde ich euch gerne mal fragen, was denn so eure Highlight-Meldung so bezüglich des deutschen Anime 2012 ist. Also fandet ihr jetzt den 15. Film am besten? Fandet ihr die Filme bei RTL 2 vielleicht am besten? Oder auch die Ausstrahlung der 333 Viva-Folgen bei der Folgen bei Viva am besten? Also das ist ja mein persönlicher Favorit, dass sie dort uncut gezeigt wurden das erste Mal und dass sie dort auch dem Wiki ungeheure Besucherzahlen beschert haben, die vorher nie denkbar waren, wirklich. Also es ist wirklich klasse, was dort alles passiert ist und da möchte ich auch nochmal allen Besuchern, die das Wiki dort benutzt haben in der Zeit und dort Informationen nachgeschlagen haben, dort bearbeitet haben und so weiter, also riesig danken und ja, das war auf jeden Fall mein Highlight in diesem Jahr. Ich weiß nicht, wie es bei euch war, ob ihr den Film 15 besser fandet oder vielleicht auch die Filme auf RTL 2. Also, das ja wohl nicht. Also, ich schließe mich dir da vollkommen an, also die Uncut-Folgen auf Viva, das war für mich das Top-Highlight, weil es waren einfach Szenen, die hat es noch nie gegeben. Und wenn man sich dann nochmal die RTL 2-Version ansieht, dann will man auch nicht mehr auf die Uncut-Version verzichten, weil da fehlt einfach was. Richtig, richtig. Also mir geht's genauso. Ich hätte eigentlich gedacht, ja, Film 15, aber nein, mir ist doch der Uncut-Aspekt, den Olli gerade perfekt beschrieben hat, einfach wichtiger gewesen, weil es sind wirklich Szenen, die haben wir noch nie gesehen. Wir kennen eine Folge, die uralt ist und auf einmal taucht ein Stück auf, ein Schnipsel, wo wir denken, ach, der ist aber neu. Ja. Ja, und gerade auch in so Fällen, die handlungstechnisch sehr bedeutend sind, ist es auch immer schön, wenn mal bestimmte Szenen auch dabei sind, die man vielleicht noch nicht so gesehen hat, die Japaner aber schon umgesetzt haben. Ja. Exakt, also das ist wirklich klasse gemacht und dann nochmal, ich kann gar nicht genug danken hier, ein Riesenlob an Viva und ja, damit würde ich den Anime in Deutschland Bereich auch mal abschließen wollen. Wir haben noch genug zu besprechen heute, der deutsche Manga ruft natürlich, da gab es wieder einige Bände, wir hatten ja gesagt im Rückblick oder im Ausblick aus dem Rückblick des letzten Jahres, es ist kompliziert hier, dass Band 72 und 73 angekündigt waren und die sind natürlich auch erschienen. Sogar Band 74 ist jetzt noch neulich erschienen, im November. Ja. An Kevins Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch nachträglich. Richtig. Und, da auch mein Glückwunsch. Das weißt du sogar noch. Ja, da war ja auch einiges passiert. Mit Band 72 wurde der London-Fall abgeschlossen, da gab es dort noch einige interessante Fälle. Band 73 ist Masumi Sera das erste Mal aufgetreten und in Band 74, der jetzt ziemlich aktuell ist, geht es auch mit der Handlung ziemlich stark weiter, beziehungsweise wird es auf jeden Fall in den kommenden Bänden immer noch und also ich fand es wirklich klasse, dass hier wieder drei Bände rausgekommen sind, obwohl es so drei waren, in Japan sind 2012 ganze vier Bände rausgekommen, aber da kommen wir dann später noch zu Und ja, also ich finde es klasse, hier wieder drei neue Bände in den Händen zu halten, die auch top umgesetzt sind von Josef Scharnel, wo wir überhaupt 2012 ein Interview geführt haben. Mhm. Und ja, haben wir. Ja. Das kam wirklich hammergut an. Also ich habe mit Resonanz gerechnet, klar. Man rechnet immer mit irgendjemandem, der irgendwas zu sagen hat zu irgendwas, was man macht. Aber das kam wirklich verdammt gut an. Und es hat auch echt Spaß gemacht. Er hat freundlich geantwortet. Er war sehr, hat sehr viel Bereitschaft gezeigt. Und er war wirklich froh, dass Menschen Interesse an seiner Arbeit gezeigt haben. Oder eben zeigen. Und das hat mich wirklich an ihm begeistert. Dankeschön nochmal, Josef Scharnel. Ja, und was man auch noch erwähnen sollte, also in diesen 33 Kapiteln, die jetzt hier in Deutschland neu erschienen sind, letztes Jahr oder dieses Jahr, sind ganze drei Kapitel mit Subaru Okia gewesen. Also wirklich klasse, dass dort dreimal Subaru Okia auftauchte. Einmal beim Fall mit dem Notruf 252, wer sich noch erinnert, wo Agatha entführt wurde mit den Detective Boys. Ein sehr schöner Fall. Gar nicht so beabsichtigt war mit dem Klopfzeichen und wo es auch das Erdbeben gab. Und ja, dann eben aktuell Mann 74 mit Sera und den Kopfhörern und der Verfolgung der Detective Boys. Und ja, also es ist wirklich eine Menge passiert mit dem London-Fall, der Auflösung dazu, mit Seras Debüt, mit Seras mysteriösen Verhalten gegenüber Conan und Ai. Und also es ist wirklich eine Menge passiert und vor allem auch klasse. Ja, und das FBI lässt auch wieder grüßen. Ja, genau. Und vor allem auch klasse, dass Sera jetzt in Deutschland endlich mal aufgetreten ist. Und wir damit wieder ein bisschen Spannung in die Handlung hier reinbekommen haben. Also es war ja lange Zeit nicht wirklich was los. Und ich denke, Kevin dürfte sich da auch sehr gefreut haben, dass jetzt mit Sera wieder hier... Ja, also ich war total als Mäuschen, als ich sie gesehen habe. Ihn, sie, ja. Ich war, wow. Not bad. Ja. Schön. Wollen wir noch nicht wissen? Weil irgendwann hat man ja die gleichen Leute, ne? Also ich meine, Conan, ja, schön, dass er dabei ist. Aber es soll ja auch mal wirklich was vorangehen, was Neues passieren und... Da kam mir Sera gerade... Weil wir noch nicht wissen, auf welcher Seite sie steht. Ja, das wissen wir in Deutschland noch nicht, aber... Genau, und ob Spoiler! Und ob sich was an ihrer Oberweite noch tut, wissen wir auch nicht. Ja, das ist ja schöner Running Gag. Das ist ja auch der Running Gag. Ein toller Running Gag, ja. Vielleicht macht sie ein Bantonat und mal ploppt. Ja. Gut. Also es gab eine Menge Fälle, die hier wirklich in Deutschland erschienen sind und um das mal auf den Lieblingsfall von allen deutschen Bänden, die jetzt neu erschienen sind, einzugehen. Also mein persönlicher Lieblingsfall war der Rahmenfall, wenn ihr euch noch erinnert, mit dem Rahmenlokal, wo... Mordsguter Rahmen. Ja, Mordsguter Rahmen, wo Conan und Kokoro waren und ja, das war mein persönlicher Lieblingsfall in diesem Jahr in Deutschland. Und den kann ich doch jedem empfehlen aus Band, ich meine, das ist 73, richtig? Ja. Ich glaube auch, nicht direkt vor Seras Debüt. Direkt vor Seras Debüt, nach dem Herrscher der Zeit, der auch sehr gut war mit dem Uhrenfall. Also der war nicht schlecht. Klasse, ja, ich weiß gar nicht. Also aber ich fand den Rahmenfall besser. Es gibt viele gute Fälle. Also. Ja, was ist denn euer Lieblingsfall aus dem Jahr 2012 im deutschen Manga? Habt ihr da einen speziellen Fall, den ihr hervorheben wollt? Ja, ich sag mal gleich, meiner war auch der Rahmenfall, also da stimme ich dir mit ein. Aber ich fand auch allgemein, nicht gar nicht mal fallbezogen, sondern eben auch die Charaktereinführung von Sera allgemein sehr gut. Wie Kevin schon meinte, es hat mir sehr gut gefallen. Mhm. Ja, sehr. Die war aber auch bitter nötig, ne? An sich. Ja. Also, da musste ja, also mein Aber Ernst. Auch schön, dass Kamel zum Beispiel mit dabei war und dass es dort gleich wieder weitergeht. Und Heiji war ja auch mit dabei. Wir haben also wieder eine breite Palette, wenn auch nicht alle Charaktere mit dabei waren, so wie es vielleicht im letzten Jahr noch war. Also... Chiba und so weiter haben wir, glaube ich, gefehlt. Okay. Aber sonst... James Black wäre noch erwähnenswert, ja, dass James er auch Black, dabei war. Klaro. Aber genau. Sonst fehlen noch einige Charaktere. Zum Beispiel Kaito Kid haben wir vermisst. Dafür haben wir einen eigenen Manga von ihm. Vermisst. Die Organisation war auch nicht dabei. Genau, falsches Wort, Philipp. Leider nicht passend. Ja, ja. Gin, Wodka, Wermut waren auch nicht mit dabei. Bourbon, ja, auch nicht, aber... Wobei, okay. Die Scharfschützen auch nicht. Ja, war nicht so viel los dieses Jahr, aber trotzdem mit Sera gab es etliches, was hier, Mein Lieblingsfall war übrigens der, die Entführung, nein, die Geiselnahme in der Detektei Mori. Die hat mir sehr gefallen, war echt schön, ja. Wobei die Auflösung... Ja, das hatten wir letztes Mal schon gesagt, also die Auflösung hat ja allen nicht gefallen. Ich muss nochmal erwähnen, aber die war wirklich also doof. Dann komme ich mal zu meinem Lieblingsfall, der ist in Band 74, das ist der Fall mit der Vase. Oh, der ist auch schön, vor allem weil Okja dabei ist. Das ist auch so ein Aspekt, also es kommt Okja drin vor, es kommt Sera drin vor, auch die Organisation ist ein Bild mit dabei und ja, es ist einfach, ja, ein Okja ist mysteriös, Sera ist mysteriös, man weiß noch nicht, wer sind die beiden, was haben sie für Absichten, gehören sie zur Organisation, sind sie gut, sind sie böse, also der Fall hat das auch nochmal so Fragen aufgeworfen. Ja. Ja, und dann kann ich ja noch einen weiteren empfehlen, den ja auch beim Review in Band 74... Der mit Black, der mit Black? Ja, der war auch nicht schlecht, muss ich sagen, ja. Vor allem, weil Black dabei war. Und ansonsten gibt es ja noch den letzten Fall in Band 74. Crazy Diamonds. Ja, Baum bei dem Kuchen. Es um diese schönen Badefliesen sind das doch, oder? Geht's? Ja, exakt. Und am Ende die nette Dame, was für mich unerklärlich ist, sich in einem Zimmer einsperrt, beziehungsweise verharrt und dabei schmunzeln muss und sogar einen Lachanfall bekommt. Mhm. Und dann irgendwie würgend am Boden liegt, ja, was da passiert ist. Mysteriös, ne? Ja. Hätte sie was sich doch los, ne? Hätte sie sich der Gruppe angeschlossen. Und ihr Schwiegersohn, Stiefsohn, der sehr gerne diese Kuchen mit den Händen isst. Ja. Ja. Ja, das war ja auch der lange Heiji-Fall, der immer jedes Jahr kommt. Ja, genau, also im japanischen Manga schon Standard. In Deutschland leider nicht so wirklich, aber ich denke mal... Ja, durch die Veröffentlichung halt. Ja, jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen mehr Heiji-Fälle in Deutschland jedes Jahr ein. Das, denke ich, kann auch in Deutschland bald der Regelfall sein. So außerdem zwei, also vor dem Fall mit dem Bonbon, da war er auch mit bei. Das ist ja nur die Vorgeschichte quasi. Stimmt, ja. Ja, es gibt ja mal so einen kurzen Einführungsfall mit meistens drei Kapiteln und dann immer den längeren Heiji-Fall, so das große Highlight für die Heiji-Fans im Jahr. Der hat dann schon so sechs Kapitel. Normal kommt Heiji ja immer in irgendeinem Kapitel und dann bla bla bla und dann kommen, hey Heiji, warum bist du eigentlich wirklich hier? Bla bla und dann kommt der Fall. Ja, genau, so ist ganz es meistens. Genau, ja. Zudem scheint Katsuha Toyama wieder einen Versuch zu starten, in ihrer Feuerkraft Heiji auf die Liebe anzusprechen, ne? Genau, mal gucken, wie das ausgeht. Ja, das erfahren wir dann wahrscheinlich 2013, hoffe ich mal. da kommen wir aber auch noch in der Blick in der Glaskugel zu, die wir am Ende des Podcasts mal wieder haben. Extra für euch wieder aufgenommen. Es folgen bestimmt noch 10 Verweise darauf. Ja, genau, also könnt ihr euch noch fast machen. Haben wir alle den Lieblingsfall abgegeben, dann würde ich sagen, marschieren wir mal weiter zum japanischen Anime, oder? Habt ihr was dagegen? Ja. Alle bis auf Kevin. Ja, also, wenn ihr nicht gespoilert werden wollt, wie Kevin vielleicht, dann sollt ihr jetzt hier aufhören, den Podcast zu hören. Vielleicht kurz bis zum Ende vorspulen, damit ihr noch meine schönen Verweise mitbekommt. Ja, okay, dann, gut. Besprechen wir jetzt den Anime in Japan und den Manga in Japan. Richtig. Und danach holen wir Kevin wieder hier ins Boot. Und, dann besprechen wir das in die Arche. Ende. Ja, genau. In die Arche, kurz vor dem Weltuntergang muss es auch sein. Richtig. Ja. Okay. Bis später. Ciao, bis gleich. Ciao, bis dann. Bis gleich. Oh, ich hätte gern auch was gegessen. Kannst dich auch empfehlen. Gut. Kuchen. Dann kommen wir mal zum japanischen Anime. Da gab es ja wieder etliche neue Folgen, die Episoden 642 bis 680, also 39 neue Folgen. Und das finde ich auch schon eine ganze Menge davon. 11 Filler-Episoden und 4 Folgen, in denen Subaru Okja mit dabei war. Wer hätte es gedacht? Naja, okay. Ja, das waren ja teilweise auch Folgen, die schon im deutschen Manga jetzt zu lesen waren. Und zudem gab es ja auch 6 remasterte Episoden und noch 6 Kaito Kid Episoden, um auf insgesamt 51 Wochen zu kommen, den Conan im japanischen Fernsehen jeweils lief am Sendeplatz am Samstag ab 18 Uhr, meine ich. Manchmal ein bisschen verschoben, aber ja, also fand ich ziemlich gut, ja. Fand ich auch sehr auffällig dieses Jahr, dass es so viele Kid Episoden gab, 6 Stück gleich. Dadurch gab es dann weniger Wiederholungen wahrscheinlich. Haben sie einfach immer neue Kid-Kapitel umgesetzt. Ja, also ich... Mich würde mal interessieren, welches Team dieser Episoden, also dieses Animes, woran arbeitet. Also welche, ob es da einen Unterschied gibt zwischen denjenigen, die sich um Kids oder um Filler kümmern. Das würde mich schon mal interessieren, das weiß ich jetzt gerade nicht. Sollte man sich mal informieren, wenn das irgendwie geht. Ja, wäre auf jeden Fall sehr interessant, aber ich finde es auch gut, gut die Mischung mit den Kid-Folgen, mit den Filler-Episoden, den Remasterten, also 11 Filler-Episoden, 6 Remastered, 6 Kid-Folgen, finde ich doch nicht schlecht und da kommt man auch nicht so schnell dem Manga hinterher, der ja nicht eingeholt werden darf. Von daher, ja, finde ich sehr gut gemacht, obwohl es vielleicht ein bisschen viele Kid-Episoden sind und man vielleicht da ein paar mehr remasterte Folgen bringen könnte. Filler-Episoden mit 11 Stück im Gegensatz zu 39 aus dem Manga. Vielleicht ein bisschen hoch, aber ich denke mal, das ist normal auch so gewesen in den letzten Jahren und demnach kann man akzeptieren. Beachtlich ist ja auch, dass die zum Jahresbeginn gleich von 642 war das ja bis 657 ja keine Filler-Folgen waren. Also waren durchgängig dann eben nach den Füllern vom Jahresende dann eben auch mal wieder die ganzen Umsetzungen, wie zum Beispiel die, die wir jetzt hier in Deutschland lesen konnten, die Karuta-Kartenband 72 oder der köstliche Rahmen, den wir erwähnt hatten, Band 73, sowie Seras Debüt, dann die ganzen Fälle nach ihrem Debüt mit dem Wettstreit und so weiter, ja. Ja, genau, das war ja auch mal nicht schlecht. Dadurch kamen dann jetzt natürlich leider zu Jahresende viele Aufreihe von Fans, dass jetzt auf einmal so viele Filler kommen. Aber es ist natürlich verständlich, wenn zu Jahresanfang die erste Hälfte nur Manga-Fälle sind, ist jetzt zum Jahresende nochmal viel Anime-Original und jetzt im Dezember ganz viel Kid nochmal kommt. Also zwei neue Episoden. Ich finde vor allem auch schön, dass Amuro jetzt aufgetreten ist im Anime und dass es dort auch ein erstes Zusammentreffen wieder mit der Organisation gab. Also ein bisschen spannender schon als im deutschen Manga noch. Und ja, finde ich eigentlich bisher ganz gut umgesetzt, so was ich gesehen habe. Ich habe nicht viel Anime geschaut, muss ich dazu sagen, aber die bisherigen Umsetzungen fand ich eigentlich recht gut. Was mir allerdings negativ aufgefallen ist, sind die Filler-Episoden, wo es eigentlich wirklich keine gute Folge gibt, sage ich mal so. Ich habe die letzten noch nicht gesehen, also auch nur ein paar, aber die waren alle nicht so mein Ding. Und ja, ich weiß nicht, wie es euch da ging, ob ihr ähnliche Probleme hattet, hier euch mit den Filler-Folgen anzufreunden. Oder ob ihr die vielleicht sogar gut fandet, ich weiß ja nicht. Es ist ja auch immer so eine Sache, wenn man immer weiß, dass es ja ein Filler ist, den man jetzt gleich sich gleich anschaut. Ja, geht man mit einer ganz anderen. Genau, da geht man völlig anders ran. Aber in der Regel könnte man schon erkennen als erfahrener Conan-Schauer, was jetzt ein Filler ist und was nicht, vor allem wenn man natürlich den Manga liest, ja. Ja, zum Beispiel beim Anime in Deutschland, bei den Viva-Folgen, da sehe ich auch manchmal irgendwelche Folgen, die ich noch gar nicht kenne, dann frage ich mich wirklich, ob das noch eine Filler-Episode ist, ob die aus dem Manga stammt, das weiß man manchmal gar nicht, weil die auch so gut aufgebaut sind, aber hier bei den aktuellen japanischen Folgen, da merkt man das doch gleich, vor allem, weil es auch meistens Einteiler waren und da weiß man sowieso meistens gleich, das muss eine Filler-Episode sein, also, ja, okay. Auch mal immer wieder schön mit diesen Tieren, die auch in Filler-Episoden auftauchen, wie zum Beispiel 663 oder 664, das sind ja sehr gerne Motive, gerade für die Detective Boys natürlich in Filler-Fällen. Ne? Hirschkäfer meinst du, der Hund nicht. Ganz genau, die hatten wir auch sogar mal, diese Hirschkäfer früher, ne? Oder der Hund, ne, in der Chör. Ja. Das meiste. Das fand ich sehr kurios, da, das war Episode 664, genau, da wurde irgendwie so eine Filler-Episode, ich glaube aus den 400ern, 428 oder irgendwie so, neu aufgelegt. Also da ging schon mal um den Meisterhund Kör. Und ich muss ehrlich sagen, ich kenne diesen Hund nicht. Und die Folge, die damals lief. Und die war wohl scheinbar so gut oder weiß ich nicht, kam gut an. Oder die Produzenten waren so begeistert davon, dass die jetzt eine Neuauflage davon gemacht haben. Also fand ich auch sehr interessant. Wie stand es denn allgemein mit den Quoten insgesamt im Jahr? Ich glaube, die waren alle relativ gut, so. Oder? Also im Gegensatz zum Vorjahr gab es deutlich mehr zweistellige. Also es gab jetzt in letzter Zeit einige, die durchaus so 11% geknackt haben. Vor allem waren es lustigerweise wieder die Filler, die es geschafft haben. Ich denke mal, das liegt vielleicht auch daran, dass die Episodentitel da immer etwas abgefahrener sind als bei den Manga-Fällen. Ich schätze vielleicht auch mal, dass viele den Manga lesen und die Fälle daher schon kennen und sich dann mit den Filler-Episoden mal eine neue Folge anschauen wollen, also die sie noch nicht kennen und vielleicht deswegen da einschalten, aber. Ja, aber klar, naja, man kommt doch eigentlich auch mehr in den Genuss, wenn man noch die schöne Musikuntermalung, die Stimmen dazu hört und die ganze Umsetzung farblich ist auch nicht nett. Ja, exakt. Für die Manga-Leser, also, ne? Ja. Gerade auch diese Organisationsfälle sind hier im Anime eigentlich das Highlight eigentlich, was die Fans wollen. Ja, da gibt's aber leider ziemlich wenig von. Und einen Fall gab's da ja jetzt mit Wermut, die ja schon aufgetaucht ist. Und das fand ich auch ziemlich gut, dass es hier weitergeht. Und das ist auch so mysteriös aufgebaut ist. Ja, klar. Ja. Episode 674, genau. Also ja. Mit Nocturne der Detektive, diese vier, der Vierteiler, ja, mit Bourbon. Ja, dass es da jetzt auch zum Dreigespann kommt zwischen Sera, Amuro und Okia, dass sie drei verdächtigt werden, Bourbon zu sein. Und wer es jetzt ist, das werden wir noch erfahren. Und dass direkt danach auch der Name Akainu noch wieder auftauchte. Und also es wird spannend. Und das erfahren wir auch alles noch im deutschen Manga auf jeden Fall. Und ja, ich freue mich da schon drauf, das weiter zu verfolgen. Ja, das mit der Bourbon-Episode war ja so ein bisschen tricky, sag ich mal, weil als ich die Folge am Anfang gesehen habe, wenn ich jetzt nicht den Manga gelesen hätte, damals im Manga ging es mir so, es hier, die Episode heißt ja im Prinzip Bourbon, und da dachte ich dann, jo, jetzt wird die Identität endlich geklärt, aber es wird eine Auswahl gelassen. Ja, okay, das stimmt natürlich, ist ein bisschen... Vor allem weiß ich gar nicht, was in der letzten Szene dieses grüne Feuer da unter den ganzen Gesichtern überhaupt soll. Das war mir nicht sicher. Hatten die irgendwie so eine Idee? Wisst ihr, was ich meine? Ja, ja, genau. Ja, also weil das war ja eher schlichter. Also da waren eher, im Manga waren ja eher nur diese drei Spiegelstriche sozusagen. Also nicht Spiegelstriche, ja, diese Unterteilung, ne? Ja. Die passen eigentlich, finde ich, besser, nicht? So zur Unterscheidung. Ja. Ist es jetzt der oder der? Ja. Ja, genau. Nicht so alle zusammen, sondern entweder oder. Also nicht, dass sie alle drei irgendwie, obwohl es ja auch eine lange Zeit eine Theorie gab, dass alle drei oder zwei von denen irgendwie Bourbon sein könnten, also so ein Team, aber das werden wir noch erfahren. Also, und laut aktuellem Folgenstand sind es drei Personen. Ach so, und nochmal zu den Anime-Originalen hatten wir angeschnitten. Also ich fand das Niveau dieses Jahr eigentlich ganz okay. Also es gab jetzt keinen Fall, der besonders herausragend war. Aber es waren doch ein paar ordentliche dabei. Also die Mystery Tour, die zuletzt kam, war ordentlich. Und die zwei Episoden, die Einteiler nach diesen Tier-Episoden, das war das mit dem initialen K und diese bedrohliche Person in der verregneten Nacht. Die beiden waren eigentlich auch sehr ordentlich. Aber sonst waren eben so ein paar abgefahrene dabei, wie die Schätze des dunklen Turms, wo irgendwie so ein Anwesen da betreten wurde von den Detective Boys, wo alle möglichen Apparaturen aufgebaut waren, die, naja, physikalisch schon an die Grenzen von der Conan-Logik gingen. Nicht von Ryoma. Ja, der gute Ryoma nicht. Genau, und es war auch, ja, mach du weiter. Ja, was wolltest du noch zu Ryoma was sagen? Nee, nicht zu Ryoma, ich wollte nur sagen, es gab auch keinen Titel mit in einer Nacht, in der ein Zombie starb. Das wird jetzt hier auch diese Episode. Nee, aber es gab auch eine andere interessante Episode, nämlich mit Kommissar Yuminaga, dieser. Exakt, also fand ich sehr cool, diese Folge, dass man Yuminaga mal wieder aufgenommen hat, auch wenn die Folge nicht so gut war, fand ich aber trotzdem, dass er immer wieder dabei war, fand ich. Der ja bekanntlich der Lieblingspolizist von dir ist. Ja, mein Lieblingspolizist, also. Genau. Ja, der hat auch was Nettes, also irgendwas Schönes, ne? Ja, das ist überhaupt auch mein Lieblings-Filler-Fall aus diesem Jahr vom japanischen Anime. Und bei den regulären Episoden, sag ich mal so, war es auch der Rahmenfall, der wirklich grandios umgesetzt war und toll gemacht. Ja, ich weiß gar nicht, ob ihr irgendwelche Lieblingsfolgen habt, Lieblings-Filler-Folgen auch vielleicht, oder wie es da steht. Ich hab mir vorhin mal so ein bisschen was überlegt, also... Bei den Originalfolgen, ja, da wir ja am Anfang des Jahres quasi den Umsetzung des Bandes hier in Deutschland hatten, habe ich auch, ja, zählen die auf jeden Fall mit dazu, aber ich wollte jetzt nicht schon wieder den Vasenfall nehmen. Deshalb bin ich jetzt ans Ende des Jahres gegangen und habe mich dann für die Nocturne der Detektive-Reihe entschieden, weil da eben Okia, Amuro und Sera mit dabei sind. Den fand ich ehrlich gesagt ein bisschen lang umgesetzt. Also ich weiß nicht, irgendwie kam mir das ein bisschen komisch vor. Aber Aspekte, trotzdem. Aber, ich wollte nicht den Vasenfall nehmen. Zum Beispiel den Auftritt von Amuro, den fand ich im Anime auch ziemlich gut umgesetzt, vor Abend der Hochzeit. Und ja, den kann ich auch auf jeden Fall empfehlen. Und ja, der ist gut gemacht und war auch in engeren Auswahl, aber der Rahmenfall finde ich einfach, der ist wirklich klasse und den muss ich auch nochmal erwähnen. Also Manga- und Anime-Umsetzung. Oh, die eine Folge des, also dieses Detektiv-Wettstreit war, fand ich auch ganz nett. Ja, der ist ja auch genau gut gemacht. Also. Das war ja auch das einzige Special in dem Jahr, das es mal wieder gab. Ja, stimmt. Exakt, ja. Also sagen wir wie mal so. Wie lang waren das eigentlich? Habe ich gar nicht mehr im Kopf. Einstündig, oder? Ja. Also ein Zweiteiler, der zusammengefasst wurde und ja, also ich würde mal sagen, es gab wirklich keinen herausragenden Fall in diesem Jahr, sondern mehr so kleinere Fälle, also nichts wirklich, was so bombastisch eingeschlagen hat, sondern viele kleinere Fälle, die irgendwie, ja, dem einen mal gefallen, dann fällt dem anderen der andere Fall besser und von daher kann man sich, glaube ich, auch nicht auf so einen richtigen Fall festlegen, aber ja, ich weiß nicht, was ihr jetzt für, hast du noch eine Lieblingsfiller-Episode, Olli, oder Lieblingsfiller-Fall? Ja, also, da würde ich einfach mal entgegen der Meinung von Marcel die Schätze des dunklen Turms nehmen, weil auch wenn die Inszenierungen, sage ich mal, vielleicht unrealistisch sind, fand ich es doch eigentlich recht beeindruckend, dass dann im Prinzip so plötzlich da so die ganzen optischen Illusionen und so erzeugt wurden. Das fand ich eigentlich relativ gut gelungen, hat mich an so ein Spiegelkabinett so ein bisschen erinnert. Da wäre ich auch gern mal durchgelaufen. Und dann eben die Mystery-Tube auch. Ja, okay. Auf jeden Fall. Ja, man hat schon gesehen, die haben sich da auf jeden Fall Mühe gemacht, so beim Ausdenken dieser ganzen Apparaturen und so. Nicht? Da waren ja riesige Spiegelwände und so ein Irrgarten und so ein unterirdisches Ding da. Und auch so. Der Zugang irgendwie, der am Anfang irgendwie die Decke spiegelt oder so, wo man gar nicht drauf kommt, dass man da durchgehen kann. Diese Anordnung kann aber auch irritieren, also nach dem Debüt von Amuro Toru, beziehungsweise andersrum, egal, und dann auch diese zwei Filler und danach erst wieder die Fortsetzung, ist vielleicht ein bisschen irritierend. Ich weiß, kommt ja jetzt auch nicht so oft vor, dass die das so machen. Ja, naja, wobei man sagen kann, Amuro ist dann halt in die Detail gewechselt. Und vielleicht wollte man dann noch so einen Fall dazwischen bringen, um zu zeigen, es ist jetzt nicht gleich dieses große Aufeinandertreffen zwischen Amuro, Sera und Okia, sondern dazwischen ist noch Zeit vergangen oder so. Das war ja im Manga jetzt auch nicht direkt hintereinander, glaube ich. Also so hat es nicht gewirkt zumindest. Ja. Also da war jetzt dieser Anschluss nicht so dringend notwendig, fand ich. Okay. Der war ja auch im Manga eher lockerer, also kam mir nicht so vor, aber Anime ist es dann doch gut gelöst, also nicht, dass es alles jetzt nur auf Amuro fixiert ist, weil er einmal aufgetreten ist, sondern dass es dann noch ein bisschen, wie du schon sagst, lockerer zugeht und das dann alles, ja, fand ich auch gut gemacht, so. Ja, und ansonsten würde ich sagen zum Jahr, ja, es war halt wahrscheinlich eher so die Plotentwicklung, die dieses Jahr interessant war, als die Fälle an sich. Sera kam neu dazu, Amuro kam neu dazu und alles. Und mein Lieblingsfall war wahrscheinlich auch der mit dem Rahmen. Aber ich fand auch, die Videowebseite war sehr gut umgesetzt. Da waren ja auch ein paar zusätzliche Szenen drin, so der... Mit Okia? nee, aber so mit Genta oder so, wie er von den Katzen gekrallt wurde oder so. Also ganz lustig gemacht. Ja, und die Filler waren eigentlich... Die Hälfte war okay, die andere Hälfte war abgefahren. Und dein Lieblingsfillerfall, hast du da einen speziellen, den du hervorheben möchtest? Na, wie gesagt, ich würde sagen, die Mystery Tour oder diese beiden 665 und 666 waren auch gut. Ja. Und Clemens, hast du noch einen speziellen Fall oder hattest du den schon genannt? Ja, so von den Fillern her würde ich jetzt keine hervorheben. Da bin ich auch nicht so gerade bewandt dieses Jahr. Ansonsten habe ich eben nur den Detektivwettstreit hervorgehoben, ja. Ja, okay. Und ich würde auch nochmal bei den langen Fallen kritisieren, also bei der Detektivbelagerung einerseits und bei der Nocturne der Detektive, dass da wirklich mal, ich glaube, eine Episode zu viel war, da hätte man irgendwie das besser verteilen können, aber man wollte natürlich den Fall schön in die Länge ziehen, weil die spannend waren, dann konnte man mal so schöne Cliffhanger haben. Aber die Wiederholungen waren auch lästig. Ich kann schon verstehen. Ja. Ansonsten war ja der Beginn des Jahres recht eigentlich qualitativ ganz gut wegen den Anime, wegen der Manga-Umsetzung, zum Beispiel mit den Karuta-Karten im Rahmen, den ich erwähnt hatte. Also da könnte man sicherlich immer noch gern vorbeischauen, wenn man das noch nicht gesehen hat. Ja, es passt ja auch inhaltlich immer ganz gut, nicht? Die Anime-Umsetzung kommt ja meistens genauso ein Jahr nach der Manga-Umsetzung oder ein bisschen früher, je nachdem. Und die Manga-Fälle sind halt oft passend zur Jahreszeit, also mit den Karuta-Karten oder so. Oder was war noch Halloween, die eine Anspielung bei dem Fall? Ja. Wo Halloween zwar schon vorbei war, aber ja. Ja, finde ich auch immer gut gemacht, dass es dann exakt so passt. Ist im deutschen Manga ja leider nicht so und im deutschen Anime ja noch weniger, aber gut. Und ja, gut. Dann gab es ja noch 6 Kid-Episoden, wie ich sagte. Ich weiß nicht, ob ihr die gesehen habt. Ich habe da nicht eingeschaltet. Das war meiner Meinung nach auch ein bisschen viele. Es gibt jetzt insgesamt 10 Folgen schon. Und 6 davon allein im letzten oder in diesem Jahr fand ich ein bisschen übertrieben, aber schön auch mal ein paar Kid-Episoden zu bekommen. Besser als eigentlich Filler-Episoden, muss ich sagen. Und ja. Ja, meine ich auch. Also ging ja auf Kosten praktisch von wahrscheinlich eher Wiederholungen als Filler. Aber war eine schöne Abwechslung mal, weil davor gab es ja nicht so viele, beziehungsweise eher unregelmäßig. Dieses Jahr ging es ja wirklich ruckzuck, alle paar Monate immer wieder welche. Und die Openings sind ja auch inzwischen jetzt Kid geprägt, also das aktuelle Opening. Auf Kosten der Organisation. Ja, genau. Ja, okay. Ja, gut. Dann würde ich sagen, kommen wir mal zum Manga in Japan. Da gab es ja auch einige Kapitel wieder, wie jede Woche gibt es eigentlich ein neues Kapitel, aber auch mit ein paar Pausen zwischendurch und insgesamt sind dort 41 Kapitel erschienen in den 52 Wochen. Ist eigentlich ganz gut, wenn man das mal so vergleicht mit anderen Jahren, also durchschnittlich. Und ja, besonders, also Band Kapitel 802 direkt nach dem Nocturne Detektive Fall bis hin zum aktuellen Fall eben. Und ja, da gab es auch etliche spannende Sachen wieder. Was ich vor allem eine Sache, ne? Ja, eine Sache natürlich. Das Schienenfahrzeug. Ja, der Mystery Train Fall war da ja unbeschritten, glaube ich, mich auf jeden Fall der deutlich beste Fall im Manga-Jahr in Japan letztes Jahr. Und ja, insgesamt gab es auch von 41 Kapiteln 11, in denen Okia auftrat, also wirklich auch eine ganze Menge in diesem Fall. Und die Aufklärung mit Bourbon war natürlich das Highlight schlechthin in Band 78 und Kapitel 818 bis 825, 24 glaube ich. Und ja, Mystery Train Fall, genau. Mein Favorit. Also der Fall sticht einfach wegen seinem Inhalt so hervor, ne? Ja, der Mystery Train Fall wirklich, wirklich klasse und kann ich nur empfehlen. Also mein Favorit mit allen, was dazugehört. Auch wenn die Auflösung für einige Fans nicht so toll war, aber trotzdem kann ich nur empfehlen und ihr sollt euch auf jeden Fall selbst ein Bild machen, was am Ende passiert und ja, der Fall ist auch mein persönliches Highlight, weil es wird auch ein bisschen was aufgeklärt und ja, wie gesagt, es ist alles mit dabei und gibt auch ein paar Anlehnungen an ein paar real existierende Krimibände und aber auch interessant fand ich in diesen Manga-Veröffentlichungen halt die Okia-Szenen, besonders Okia trifft ja auf Ei und Sera, da trifft er auch drauf, da gibt's auch interessante Begegnungen und auch wieder mysteriöse Ereignisse, die wir noch nicht gelöst haben. Ja. Es geht ja voran mit Okia, mit Sera, mit Ei, mit allem eigentlich, mit Bourbon und es ist ja immer noch nicht vorbei, aber trotzdem bleibt's spannend oder genau deswegen bleibt's spannend und wir können dort gespannt sein, was 2013 bringen wird, auf jeden Fall. Das war mein Lieblingsfall. Es gab natürlich auch noch andere, die man nicht außer Acht lassen sollte. Mit, dass Okia herausfindet, dass Konnen Shinichi ist. Mit dem eigenen Territorium. Mit dem Heiji-Fall, der natürlich wieder kam. Mit Amuro, der ein Tennisturnier gewinnt. Ja, mit Amuro als Tennisspieler. Und Kaito Kid-Fall war und mit dabei. Die Vampire Mansion haben wir doch jetzt gerade aktuell gehabt. Ja, genau. Und dann wieder ein Detective Boys-Fall danach. Also wirklich. Ja, große Klasse, was doch wieder an Charaktervielfalt zu sehen war im aktuellen Manga und für jeden ist was dabei. Ich weiß gar nicht, was du für einen Lieblingsfall hast, Marcel. Hast du da einen speziellen, oder ist es auch der Mystery Train Fall? Ja, ich muss ehrlich erstmal zugeben, ich habe die Fälle nicht so ausgiebig verfolgt dieses Jahr. Aber du bist ein Zugliebhaber. Ja, allein deswegen wahrscheinlich schon der Mystery Train Fall. Ja, ansonsten die anderen Fälle waren eigentlich auch ganz okay, also da waren ein paar gute dabei, auf jeden Fall war der Mystery Train Fall war natürlich das Highlight. Und da sind wir natürlich alle gespannt, wie es denn nächstes Jahr aussieht mit der Anime-Umsetzung dazu. Ob es dann auch 4 Episoden werden. Ja, ich hoffe mal, vielleicht sogar noch mehr. Hatte der Mystery Train Manga Fall nicht auch irgendwie einen eigenen Einleitung oder so, einen Trailer oder so? Ja, genau, es gab einen eigenen Anime-Trailer, also einen eigenen animierten sozusagen Trailer fürs Fernsehen oder einen Werbespot, nennt man sowas. Ja. Gut, den gab's und es gab auch ein Plakat von Aoyama gezeichnet dafür extra und alles mögliche. Also es war wirklich bombastisch, wie man bei Conan sagen will, mit Bomben angekündigt und ja. Wer will mit zur Oma fahren? Wenn ihr das versteht, egal. Tut die Eisenbahn, ja. Ja, okay. Ja, genau. Gut. Und ich bin auch gespannt, es kann natürlich auch sein, dass alles hinfällig ist, die ganze Auflösung, das kann man auch von Hoshu Aoyama erwarten, dass die Organisation, genauso wie Conan, also dass Conan zwar vermeintlich die Organisation hereingelegt hat, aber dass die Organisation auch Conan hereingelegt haben könnte mit der Identität Bürbens. Was das wäre spannend, bedeutet, ja, das wäre auf jeden Fall. Was das näher bedeutet, kann ich nicht sagen, aber weil ich selber nicht weiß, aber das sind Spekulationen, ja, dass Bourbon, also dass Amuro vielleicht eine andere Person decken will, die eigentlich Bourbon ist und sich dann als Bourbon ausgibt. Aber das ist ziemlich hochgegriffen, da müssen wir einen eigenen Theorien-Podcast dieses Jahr mal aufnehmen dafür und dann wieder ein paar spezielle Gäste einladen. Das hatten wir im Jahr 2012 gar nicht, ein Theorien-Podcast. Stimmt. Aber ist mal wieder fällig, auf jeden Fall. Wenn ihr das hören wollt, schreibt es in die Kommentare, dann machen wir das für euch. Vielleicht als Trost für die Fans, über die Auflösung nicht ganz zufrieden sind. Ja, genau. Dann laden wir alle Kritiker ein und machen so einen Kritiker-Cast. Und ja, gut. Ja, dann würde ich sagen. Ja, und was natürlich auch nicht so gerade ist, man merkte natürlich auch bei diesem Mystery Train Fall, dass eben die Charaktere, die gerade zu diesem Plot besonders wichtig sind, wie Wermut und Bourbon, mehr im Vordergrund waren, auch bei diesen ganzen, bei diesen Handlungen, bei den Vorgängen im Zug, als altbekannte Gesichter wie Gin und Wodka, die ihre Zeit mit Rauchen am Bahnhof verbringen und darauf warten, den Zünder zu betätigen. Also ja. die sieht man ja höchstens nur ein paar kurze Momente und Wermut sieht man da zum Beispiel auch schon wieder, eher weil sie ja mit Bourbon verkehrt und ganz klare Ziele hat, Haibara bzw. Sherry loszuwerden. Die jetzt offiziell tot ist, also ja. Ja, genau, offiziell schon, genau. Für beide sogar, so wie man bisher mitbekommt, ne? Und für Jin weiß ich nicht, vielleicht auch, ne, so wie er das hinnimmt. Und interessant sind auch immer diese Aufnahmen von Wermut in ihren Aufenthaltsorten, wie zum Beispiel Badewanne. Der Badewanne, mein Herr. Also das finde ich ist irgendwie schon nicht schlecht. Könnte ja Gush auch ja mal ruhig mal so beibehalten. Erst Sierra vom Computer, jetzt Wermut in der Badewanne und ja, oder vor so einer Eiweiß, genau, glaube ich auch wieder halbnackt oder so. Vielleicht will der ja jemand bei dem Fall jemanden Martini mixen. Also man weiß es nicht. Ja, man weiß es nicht, was da so alles in was Organisationsbräuche sind. Und ja, das erinnert auch vielleicht an den Schnappschuss, wenn ihr den kennt, mit Sharon Vineyard in ihrer Villa an so einem Sessel früher in Mord in New York. Da sieht man sie auch und sie hat ja doch, man muss sagen, dass die Orte, in denen sich Wermut aufhält, doch irgendwie so einen ihren Charakter entsprechend eleganten Stil haben, ne? So diese ganze Aufmachung, manchmal ist sie so in mysteriösen Wohnungen. Ich weiß nicht, da gibt's noch diese Szene mit diesen riesigen Fensterscheiben, zu denen sie zu dieser Skyline blickt, ne? Ja, ja. Wie zum Beispiel das Oberhaupt der Organisation Kaito Kid auch, ne? Ja, das gibt's wirkt auch immer so nach Weltherrschaft, finde ich. Wenn man da vor so einer riesigen Glasscheibe irgendwie im 50. Stock steht und guckt so runter auf so eine Stadt, ja, hat schon irgendwas, nicht? Das stimmt, so eine elegante Pose, eine mit dem Kopfhörer, mit dem Telefon, ja. Ja, und Gin und Wodka sind ja auch irgendwie sich zu fein geworden in letzter Zeit. Wie du schon meintest, sie stehen nur am Bahnhof rum und rauchen, lassen andere die Drecksarbeit machen. Und ganz genau. Würden sich auch freuen, wenn mit der Bombe da dann alle in die Luft fliegen. Und dann andere Probleme noch los und belästige Mitglieder beurben oder so. Tja, das sind nicht mehr Gin und Wodka von Band 1. Ja. Aus Band 1. Und Kia und Korn und Chianti hatten ja auch nichts mit der Sache wirklich zu tun. Ist, finde ich, auch gut, dass nicht unbedingt jedes Organisationsmitglied unnötig irgendwo involviert sein muss. Das ist natürlich auch klar, ja. Aber ich würde mich freuen, wenn dann auch in Zukunft mal Wermut oder Bourbon nicht mal eine Rolle spielen, sondern auch mal wieder Gin und Wodka mal was machen. Ja, das wäre auch nicht. Das fände ich auch super, also wenn Gin und Wodka mal wieder Altbekannte auftreten, vielleicht auch irgendwelche, wie hatten wir noch so als Organisationsmitglied? Keinen einzigen, wir sind ja alle Bekannten, oder? Vielleicht noch eine Background-Story zu Tequila, ne? Ja, irgendwie sowas. Also es wäre schön, wenn es da nochmal weitergeht. Vielleicht mit Eiskassetten war ja auch sehr interessant und spannend. Ja. Und, ja. Das auf jeden Fall. Ist das, ich weiß nicht, war das eine vollständige Auflösung oder nur teils? Man weiß es nicht, aber ich würde Man weiß sagen, es es war nicht, schon ziemlich viel drin. Also spannend, spannend. ja. Ich Können war wir. überrascht, dass er sich da überhaupt noch dran erinnert hat mit diesen Kassetten. Und so Ja. früh jetzt. Ich hatte es eher zum Ende der Serie mehr vermutet. Naja. Vielleicht ist ja bald schon Ende, wer weiß. Ja gut, das gibt auch wieder. Also Band 100 kann von mir aus kommen. Wie alt ist Aoyama denn schon? Ein paar Jahre hat er noch, nein. Das wurde ja Nagisa hat er doch nicht widerlegt, eingeholt. ja. Nicht. Ist er nicht 47, 48? Ja, in etwa Oder? so, also. In etwa, ja. Gut, dann würde ich sagen, holen wir Kevin mal wieder rein und schauen mal, was 2013 so passieren könnte, wenn die Welt nicht untergeht. Okay, wir sind durch und dann würde ich sagen, besprechen wir mal was 2013, ja, was die Zukunft bringen könnte in der, mit der Glaskugel 2013, was ihr erwartet und ja, Kevin hat lange nichts gesagt, deswegen würde ich sagen, was erwartest du denn von Oh. 2013 mit Oh, Manga, ja, Anime in ich habe noch Deutschland? etwas Hunger. Nee, also Anime in Deutschland technisch sage ich, dass wir noch eine Weile warten müssen. Also, Viva ist so ruhig, so, ich spekuliere mal, so beängstigend ruhig. Glaubst Also, du, ich dass es glaube, neue Folgen geben wird? Ich bin da eher skeptisch, muss ich ehrlich im sagen. Moment tendiere ich auf ein Nein. Ich leider auch, aber ich schätze mal, wenn es neue Folgen geben sollte, dann explodieren die Wiki-Besucherzahlen und wir haben da mit einem Zusammenbruch zu rechnen, wie wir ihn nicht erwarten können. Ja, wie wir ihn, wie in der Weltuntergang nicht schöner machen könnte, ne? Ja, exakt. Also Weltuntergang ist Toll. ja. Also ich bin deiner Meinung, ja, also viel, also eher Ich kann ja nicht mal neue Folgen. fragen, was Eher glaubst du nicht. denn, wenn Viva die zweite Runde Conan durch hat, Ja. ob es dann noch eine dritte geben wird? Also nochmal alle 333 Folgen Nein, durch? also das wäre marketingtechnisch, das wäre ziemlich unklug. Also eine erste Runde perfekt, eine zweite Runde klar, man kann immer was verpassen, aber eine dritte Runde, das würde einfach nur noch nerven. Ja, das wäre, wie man so sagt, zu viel des Guten, nicht? Genau, das schlägt einfach das Fass den Boden aus Genau. und nein, also eine dritte Runde halte ich für, oder würde ich für fatal halten, entweder jetzt neu oder Oder stattdessen kommen ah. die Filme in einzelne Ja, die Filme, die Stücke. wären auch noch mal schön Ja, das ist wünschenswert. gerade schwer. Die liefen oder beziehungsweise laufen ja gerade jetzt bald wieder bei RTL 2. Also das wird, ich weiß Ja, nicht, ob ungeschnittene das Fernsehen wäre sodass aber die auch mal Folgen, die noch schwierig. nicht ungeschnitten waren, dass die umgesetzt werden. Ah, das wäre. Weil ich meine, Nein, die glaube Filme ich hat auch man nicht. ja auf DVD ungeschnitten und da kann man ja Viva das Material auch so geben in der Abendausstrahlung. Ja. Halte ich aber auch für unwahrscheinlich. Das wäre. Nee, das wäre einfach nur ein. Hey, wir sind besser als RTL 2. Version 2.0. Ja. Das ist nichts Neues mehr. Das ist einfach. Hey, das können wir auch und das machen wir jetzt nochmal. Aber das bringt uns ja nichts mehr im Endeffekt. Heißt das entweder neu synchronisierte Folgen oder jetzt reicht's erstmal? Genau, das ist Ich würde meine sagen, es persönliche reicht erstmal Einschätzung. und dann irgendwann vielleicht mal eine Knallermeldung, dass es neue Folgen gibt, aber ich schätze mal. Ja, zum Beispiel 2014 oder 2015. Selbst ich wäre da noch glücklich Ja, auf jeden darüber. Fall. Ich auch, Wenn klar, mir das aber. vor einem Jahr oder vor anderthalb Jahren jemand erzählt hätte, ich hätte gesagt, okay, nehme ich sofort. Also, Ja. ja, Gekauft, ne? gekauft. Von mir aus 2016 auch. Ja, Wenn da, 2020 bin ich auch noch dabei. 2020. Dann gibt's die nächste Ob Aoyama Generation da noch dabei Detektiv ist? Wir sind dann die alten Hasen. Ja. Da hat Aoyama die Serie schon Genau. Sind wir jetzt beendet. schon eigentlich? Ja, wahrscheinlich. Nee, also nochmal, kein dritter Anlauf und wenn dann neue Folgen, dann erst Ja, da. Ankündigung in einem halben Jahr, in einem Dreivierteljahr und die laufen dann 2014. Da sind wir uns, glaube ich, einig. Und ja, bei den Kinofilmen, ich schätze mal, Film 16 erwarten wir wahrscheinlich wieder im Mai, vielleicht sogar diesmal auch wieder ein bisschen später. Ich kann es gar nicht so genau sagen. Also wenn es nicht Mai sein sollte, wäre ich diesmal nicht so enttäuscht wie dieses Jahr. Nee. Aber Mai, Juni, Juli, vielleicht irgendwo da könnte man ja schon rechnen. Vielleicht August an meinem Geburtstag. Schön. Ja, das wäre schön, wenn der Film 16 auf jeden Fall kommen sollte. Und Also, Manga-technisch, ja, bitte. Also ich finde es natürlich auch noch lustig, wenn Viva plötzlich eine Meldung macht, so morgen ab 20.15 Uhr die neuesten Folgen von Detektiv Conan neu Ja, jetzt synchronisiert. mal halblang, ne? RTL 2 hat ja auch an tausende E-Mails geschrieben und bestätigt und bla bla, dass am genau nächsten Tag neue Detektiv Conan-Folgen kommen werden. Diese Marketingabteilung dort hat sich aber komplett mit ihrer Chefabteilung da versprochen und keiner wusste, was denn die Wahrheit war. Und Fakt war, Conan muss nein. kommen und die Wahrheit finden, ist so. Oder Kokoro. Ja. Ja, aber Kein naja. Rätsel ohne Lösung. Exakt. Also beim Manga wird es ja wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass wir Band 75 noch bekommen. Damit Ja. einem neuen Charakter mal wieder, nachdem Sera in diesem Jahr dabei war, kommt dann diesmal wieder Spoiler. jemand dazu, den ich hier noch Ein nicht. braun gebranntes Ja, also Hüppchen, ne? Wie genau, sagt schon, man? wollen Bürschchen. wir noch nicht sagen, aber es wird spannend. Band 75, 76 dürfen wir, glaube ich, auch hoffen und 77 schätze ich mal auch. Und ich hoffe, dass noch der 78. Band kommt mit dem schönen Ja, ist Mystery schon. Train, Also das. man darf nicht vergessen, es kommt ja der Sonderband, Ja, genau. der Romance Special. Aufpassen, Und also die Special 78. Black Edition noch, also mit den Genau, Originalen. Ja, genau, die aber nicht auch mit noch. James Black, oder doch? Ich glaube, der ist da auch Ja, drin und zu dann noch sehen, die ja. Kaitos, ne? Ja, und die Kaido Kid Bände 3 und werden 4. zu Ende gebracht und ja, also gutes Programm, würde ich sagen. Ladies Hat and GMA gut Gentlemen. gemacht. Was wir beim Anime in Japan erhoffen, natürlich die ganzen Manga-Fälle aus, die jetzt in Japan kamen dieses Jahr, werden dann wahrscheinlich umgesetzt. Mit dem Mystery Denke ich Train-Fall auch. hoffentlich auch und ja, ich will nicht zu viel spoilern, weil Kevin wieder dabei ist, aber das wäre Ihr habt ja alles gehört schon, Genial ne? und Was beim. aber auszuschließen ist jedenfalls, dass Detektiv Conan nächstes Jahr nicht enden sollte, also geplant nicht enden sollte, also erst wahrscheinlich nach 2013. Ja, Ne? also Also nach, ja, genau. beim Manga würde ich sagen, Es würde mich beim wundern. Manga würde ich sagen, hoffen wir auf neue Fälle mit Okiya, Sera, Amuro, mit der Handlung, dass es da vorangeht und Ja, die Handlung vor allem, ne? Mit Ran und Shinichi und vor allem der ja, die Organisation und Organisation. Da ist es ja Aihara und immer allem noch solch. brisant und wir hoffen mal, dass ich hoffe, dass es da weitergeht und dass wir dort dem des Rätsels Lösung wieder mal ein bisschen näher kommen. Es gibt nur, nämlich Ja, nur es eine steht ja Wahrheit. auch, Natürlich auch mit immer Wermut. noch das Und wir Treffen von sollten. Ei und Okia aus, ne? Oder? Ja. Ja, genau. Oder? Ja, Und wir. das hat doch Mein schon, Aoyama ja. groß angekündigt. Oder war das Ei und Sera? Sera war das, Ei und Ja, Sera. genau, Hier, Sera. Okia haben sich ja schon getroffen, also. Ich kann sagen, ne? Das war auch schon. Okia ist ja bumm mit Ei, ne? Stimmt, das war sogar schon Freunde, im deutschen Manga ja. zu lesen. Gar Aber kein Spoiler. ja, ganz eben. erklärt Ja. es nicht. Okay. Da kannst du diesen Ja, Einhornfelsen feiern, ne? Wo Meerhornfelsen, ja, er. Band Ja, 64 war ja. das, ja. Da wurde Ram Ja. geboren. Oh Mann. 0,12 Ja, wo Prozent. Ei ausrutscht und Okia ist Wir auch kennen den weg. Fall alle, ja, okay. Im deutschen Anime war noch Ja. nicht zu sehen. Das mal vorneweg. Oh Mann, ich Wir kann nicht sollten mehr. übrigens auch hoffen, dass die Bildchen im Vorwort jedes Mangas nie in, ja, nie au wirklich Hallo. auftreten werden. Also, dass Aoyama auch wirklich nichts Schlimmes passiert, weil ohne Aoyama Ja. läuft Conan nun mal Dann nicht machen mehr die so. Filler-Episode, die Filler-Produzenten machen dann Conan weiter und Ja, uns war auch das nicht bewahren. jetzt schon mit Dann, Japan, ja. Erdbeben und Atomkatastrophe und so? Ja, genau, Das war im ja. Jahr Nee, das war davor? im Jahr davor, oder? Ja, Genau, das war 2011, April ja. 2011, ja. Ja. März 2011. Nee. Das ist schon. Mit Fukushima und Ja, das ist so? schon Ja. Ewigkeiten her. Was? Tatsächlich. Da Tatsächlich. muss ich noch nachreichen, wollte ich vorhin Ach ja, sagen. bitte. Der 252-Fall im Manga ist ein Erdbeben, Nee, ne? genau, Und im das war Anime da. aber Das haben nicht. sie ja weggelassen wegen Ganz dem witzig, ne? Wegen Vorfall. dem Fukushima-Fall, Ja, ne? genau deswegen. Haben sie das so aus Respekt rausgelassen. Ja. Rechnet einfach den Tag des 11. September plus den Tag, an dem Fukushima geschehen ist. Kommt Ja. natürlich der Weltuntergangstag raus, ja. Oh Ja, Gott. also damit würde ich sagen, Für verabschieden wir dieses uns Jahr. für heute. Aber nicht mit 9/11 oder Wenn Fukushima. ihr den Podcast noch hört, habt ihr den Weltuntergang Und dann hören überlebt, wir könnt uns ihr im froh nächsten Jahr sein. wieder. Aber trotzdem solltet ihr uns vorher noch auf Twitter folgen, Conan Ja, News, genau. und Facebook liken, Conan News, unseren Podcast abonnieren, Conan Cast auf iTunes, auf podcast.de, podstar.de. Wir sind eigentlich überall zu finden und Wir sind überall, ja. Auf YouTube haben wir einen ja, wenn ihr Account, was ne? Ansonsten finden wir euch. Ja. Ja, Genau. und verfolgen euch mit Bomben, ja. Oder Okia Ja. findet euch. Ja, Okia, hört euch ab, wie bei Wir der kommen mit der Bahn. Stasi, ja. Nee, wie bei der, was hast du gesagt? Stasi. Wisi, ja, der Wiki-Sicherheit. Genau. Und damit möchte ich gerne auch auf das Wiki verweisen, detektiveconomy.wiki.com. Da könnt ihr gerne was bearbeiten, wenn euch was auffällt, was falsch ist. Könnt dort gerne nachlesen, wenn ihr Informationen braucht. Ja, oder neue Artikel erstellen, das ist noch gar nicht Ja, exakt, da gibt es noch eine Menge zu tun. Im Forum könnt ihr gerne diskutieren, detektiveconomy-forum.com. Im Newsblog findet ihr aktuelle Informationen. detektiveconomy-news.com. Und ja, dann würde ich sagen, war es das für heute. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Danke für das tolle Jahr 2012 mit allen Kommentaren, die es gab. Danke für alle Podcasts, die ihr gehört habt, dass ihr uns so fleißig unterstützt habt. Und ja, ich hoffe, wir hören uns dann 2013 wieder. Dann gibt's ein neues Intro und Outro mal wieder, wie jedes Jahr. Dann starten wir in die Connectcast Staffel 4. Haben wir bald schon den deutschen Anime überholt. Aber ja, freut mich. Es gibt auch neue Formate, die ich hier noch nicht ankündigen möchte. Ja. Wollen wir sie ankündigen oder nicht? Ich würde sagen, wir machen unsere Hörer mal heiß aufs kommende Jahr. Das wird dann gleich der erste Podcast sein, wenn das alles läuft wie geplant. Ja. Und freut ja, dann würde ich sagen, ich möchte noch Kevin was sagen. Kevin darf noch gerne was sagen, das Abschlusswort hier heute. Ja. Ich bin, glaube ich, 2012 in den Connectcast reingerutscht, ne? Glaube ich. Mit dem was war denn das? Der Kid-Sonderband. War das nicht 2012? Das war noch 2011. Das war noch 2012. Trotzdem bedanke ich mich an das ganze Conan News Cast Forum, Wiki, YouTube, was auch immer, Team, für die Aufnahme, fürs Dabeisein, dass ich dabei bin. Und ich bin gerne dabei und ich bleibe gerne dabei. Und ja, wir haben dich auch mal gerne also dabei. Ja. Möchte ich unbedingt loswerden. Danke. Sind alle weihnachtlich gestimmt hier. Frohe Weihnachten euch allen. Guten Rutsch und besinnliche Tage. Jawohl. Seid dankbar für alles, was ihr habt, wird Kevin sagen. Und ja, dann hören wir uns hoffentlich. Seid dankbar, es kann euch alles genommen werden. Nach unserer Weihnachts-Winter-, Silvester-, Neujahr-, Heilige Drei-Könige-Pause hier. Ich keine Ahnung. Die Pause lässt sich überbrücken mit Gott und WL. Überhaupt mit den Heiligen Drei Königen gab es ja in irgendeinem Land, ich meine England, Amerika, ja auch die Anspielung von Gin und Wodka, die dort nach den Königen benannt wurden. Also wer das nicht weiß, mal hier so zufällig reingeworfen hier Informationen. Und ja, dann sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Jahr, sage ich mal. Ja, bis zum nächsten Jahr. Ciao, euer Kevin. Jo, tschüss und ja, auch von mir frohe Festtage, gutes neues Jahr und ich hoffe, wir hören uns im nächsten Jahr wieder. Sayonara. Okay, dann stoppen wir mal die Aufnahme, Herr Clemens. Ein letztes Mal zur winterlichen Zeit Stopp drücken.